Deutschlandfunk, Hörspielmagazin Extra. Hören Sie jetzt im Anschluss ans Hörspiel Die Stadt aus Anlass von Ingmar Bergmanns 100. Geburtstag. Film as Dream, Film as Music. Ingmar Bergmann und die Musik. Eine Sendung von Karl Lippegaus. Es gibt keine Kunstart, inklusive die Malerei oder die Poesie, die die spezifische Art des Traums so vermitteln kann wie der Film, sagte Ingmar Bergmann. Wenn es im Kino dunkel wird und dieser weiße, leuchtende Punkt sich öffnet und unser Blick ganz still wird, sich nicht hierhin und dorthin bewegt, wir nur da sitzen und die Bilder auf uns zukommen lassen. Unser Wille hört mehr und mehr auf zu funktionieren. Unsere Fähigkeit zu sortieren und zu platzieren hört auf. Wir werden in ein Geschehen hineingezogen. Da sind wir sozusagen Teilnehmer in einem Traum. Und Träume herzustellen, das ist ein Fest. Nur wenn man gut vorbereitet ist, bleibt Raum für Improvisation. Film als Traum, Film als Musik. Keine Kunstform passiert unser Bewusstsein so, wie der Film es tut. Und direkt an unsere Gefühle appelliert er. Bis tief hinein in die dunklen Zimmer unserer Seele. Ich bin kein Bücherwurm, bin es nie gewesen und werde es nie sein können. Aber ich verschlinge alles, was mit Bildern zu tun hat. Das berührt mich intensiv und nahe. Bildliches und Akustisches, Bild und Ton kommen mir am nächsten. Sie werden jetzt ein paar Songs aus einer Oper für Bettler hören. Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber Mackies, genannt Mackie Metzler. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ich bin wirklich der Ansicht, dass man eine Summe dessen ist, was man gelesen, gehört, gesehen und erlebt hat. Ich glaube nicht, dass man als Künstler seine Nahrung aus Luftwurzeln zieht. Ich glaube, dass ich ein kleiner Baustein in einem großen Bauwerk bin, also von dem abhängig, was neben mir und was unter mir und was hinter mir selbst ist. Zu unserer Jugend gehörte Lotte Lenya und die Band von Louis Ruth, die auf dieser alten Telefunkenplatte spielt. Es war kurz nach Kriegsende. Auf dem Plattenteller lag eine Platte mit blauem Etikett von Telefunken. Der Tonarm wurde aufgesetzt und aus dem schwarzen Kasten ertönte die Ouvertüre der Dreigroschenoper mit ihren rauen, aber gedämpften Klängen. Nach der sarkastischen Erklärung des Sprechers, warum die Dreigroschenoper so heiße, folgte die Moritat über McHeath. Und McHeath, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Dann der Kanonensong, die Ballade vom angenehmen Leben und Lotte Lenya als Seeräuber-Jenny. Die verletzte Stimme, der höhnische, arrogante Tonfall und dann Sanftheit und Spott. Und wenn der Kopf fällt, dann sag ich Hoppla. Ingmar Bergmann in Laterna Magica, eine Autobiografie. Lied eines kleinen Abwaschmädchens in einer Vier-Penny-Kneipe, genannt Jenny, die Seeräuberbraut. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt sie dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Eine unbekannte, von mir nie geahnte Welt. Verzweiflung ohne Tränen, eine Desperation, die lacht. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Ich schlürfte Cognac, rauchte türkische Zigaretten und spürte leichte Übelkeit. Wozu all diese Geheimnistuerei mit dem nächtlichen Konzert, der geschlossenen Tür, einer Nachtnadel im Tonarm und Strümpfen im Schalltrichter? Das ist verbotene Musik, sagte mein Freund Horst. Brecht und Weil sind verboten. Wir haben uns diese Platten in London besorgt und hereingeschummelt. Ich verstand die Worte nicht, jedenfalls nicht viele, aber ich habe immer wie ein kluges Tier Zwischentöne verstanden. Und die Zwischentöne begriff ich. Sie sickerten in mein innerstes Bewusstsein ein, um dort als Bestandteil meiner selbst für immer zu bleiben. In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong. John war darunter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kopf bis Kautschwieger. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machten sie vielleicht aus ihr Beefsteak-Tartar. Eine kleine Wendung in unserem Sehnerv, ein Schockeffekt. 24 Frames in der Sekunde. Eine kleine Wendung in unserem Sehnerv, ein Schockeffekt. 24 Frames in einer Sekunde. Die Dunkelheit zwischen ihnen. Der Sehnerv ist nicht in der Lage, die Dunkelheit zu registrieren. Beim Schneidetisch, wenn ich den Film Bild für Bild durchgehe, fühle ich noch immer diesen betörenden Hauch von Magie aus meiner Kindheit. In der Dunkelheit des Schneideraums. Langsam bewege ich Frame um Frame voran. Ich erkenne kaum wahrnehmbare Veränderungen. Drehe schneller. Bewegung entsteht. Thank you. einen Film erleben, setzen wir uns bewusst der Illusion aus. Freier Wille und Intellekt beiseite geschoben, machen wir Platz in unserer Vorstellungswelt. Die Sequenz der Bilder spielt direkt auf unseren Gefühlen. Musik wirkt auf die gleiche Weise. Ich würde sagen, keine Kunstform hat so viel gemeinsam mit Film wie Musik. Beide affizieren direkt unsere Emotionen, nicht über den Verstand. Und Film ist vor allem Rhythmus. Es ist Einatmen und Ausatmen in kontinuierlicher Folge. Seit der Kindheit ist die Musik meine große Quelle der Rekreation und Stimulation. Und ich erlebe einen Film oder ein Theaterstück in vielen Fällen musikalisch. Der französische Filmemacher Bertrand Tavernier hat gesagt, Bergman war der Erste, der die Metaphysik auf die Leinwand brachte. Religion, Tod, Existenzialismus. Aber Bergman ist am besten, wenn er von Frauen spricht, von dem Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Er ist wie ein Bergarbeiter, der auf der Suche nach der Reinheit schürft. In A Spiritual Matter schrieb Bergman, ich glaube fest daran, dass die Musik uns näher zusammenbringt. Ich oder die Person ist durch und durch komponiert. Ich bin in hohem Maße aus einem Guss. In dieser Komposition gibt es sehr starke Gegensätze und sehr viel Chaos und sehr komplizierte Situationen. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Utan, den, mit Jag oder Personen ist nog genomkomponierend. Oerhört hög grad gjorde ett stycke. Sedan att i detta i denna komposition det finns väldigt starka motsättningar och väldigt mycket kaos och väldigt komplicerade situationer. Das Schweigen 1962. Keine eigens komponierte Musik. Bergman, ich kann mich erinnern, dass es bei den Filmen Schweigen genauso wie bei Licht im Winter mit einem Musikstück begann, nämlich mit Bartoks Konzert für Orchester. Die ursprüngliche Idee war, einen Film zu machen, der nach musikalischen und nicht nach dramaturgischen Gesetzen ablief. Der Film sollte assoziativ funktionieren, rhythmisch mit Leitmotiven und Nebenmotiven. Beim Aufbau des Films dachte ich viel mehr musikalisch, als ich das früher getan hatte. Das Einzige, was von Bartok in das Schweigen geblieben ist, ist eigentlich der Anfang. Mit diesem unbeweglichen Ton und dem darauffolgenden plötzlichen Ausbruch liegt er ganz nahe bei Bartok. Andi Freude, Musik aus Werken von Beethoven, Mendelssohn, Mozart und Smetana. Das Medium fing an zu funktionieren, erinnerte sich Bergmann. Es fing an, mir zu gehorchen, sogar im Film Das Gefängnis. Aber in An die Freude mehr als früher. Der ganze Film wäre von Anfang an Schaumschlägerei, literarische Schaumschlägerei. Und da muss ich meinen Kritikern recht geben. Man kann nicht Beethoven mit so etwas koppeln. Entsteht einen Sommer lang unter Verwendung von Tschaikowskis Schwanensee. Zitat: Ich wurde ständig zum Idioten erklärt, bis ich mir Schritt für Schritt alles beigebracht hatte, was mit meinem Beruf als Filmregisseur zu tun hat. Man kann heute viel eher wie ein Orchesterdirigent funktionieren. Stellt euch einen Dirigenten vor, der nicht die verschiedenen Instrumente spielen und den Musikern sagen kann, was sie an verschiedenen Stellen machen sollen, wann der Fagottbläser atmen soll, ob es Aufstrich oder Abstrich sein soll, ob der Paukenschläger mit dem Arm oder mit dem Handgelenk schlagen soll. Der Dirigent ist verraten und verkauft, wenn er den Musikern sagt, nun denkt daran, dass dies ein Mikrokosmos ist, der sich in einem Makrokosmos spiegelt. Sagt er aber stattdessen den Leuten, atme hier ein, kneif die Lippen so zusammen, nimm da Aufstrich, verstärke diese Synkope, dann wissen die Musiker, wovon die Rede ist. Genauso ist es mit den Schauspielern und Technikern. In erster Linie muss man rein technische Anleitungen geben. 1948 entstand als erstes Musik im Dunkeln mit der Musik von Michel Bürger-Blomdahl. Zwei Jahre später Menschenjagd. Es markiert den Beginn der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Komponisten Erik Nordgren. Für 17 Filme Bergmanns schrieb Erik Nordgren 1913 bis 1992 die Scores. Es war eine ähnlich enge und lange Zusammenarbeit wie die zwischen Alfred Hitchcock und Bernard Herrmann oder Federico Fellini mit Nino Rota. Bergmann hat einmal gesagt, während meines Berufslebens habe ich nicht viele musikdramatische Produktionen realisiert. Der Grund ist mir ein wenig peinlich. Meine Liebe zur Musik bleibt ziemlich unerwidert. Mich quält eine totale Unfähigkeit, eine Tonfolge wiederzugeben oder mich auch nur an sie zu erinnern. Ich erkenne sie schnell wieder, aber es fällt mir schwer, sie unterzubringen. Und ich kann sie weder singen noch pfeifen. Für mich ist es eine wahre Knochenarbeit, ein musikalisches Werk einigermaßen auswendig zu lernen. Tag um Tag sitze ich mit Tonbandgerät und Partitur da. Manchmal ist meine Unfähigkeit lähmend, manchmal lächerlich. Möglicherweise hat mein erbitterter Kampf auch einen positiven Zug. Ich bin gezwungen, mich unendlich lange mit einem Werk zu beschäftigen. Ich habe Zeit, jedem Takt ausgiebig zu lauschen, jedem Pulsschlag, jedem Augenblick. Aus der Musik steigt meine Vorstellung empor. Ich kann keinen anderen Weg gehen. Meine Individualität hindert mich daran. Erik Nordgren, Crisis. »1953 dreht Bergmann einen seiner ersten großen Filme, Die Zeit mit Monika, hinreißend gespielt von der jungen Harriet Anderson. Musik von Erik Nordgren sowie ein traditioneller Walzer. Meer, Möwen, Autos, ein Akkordeon, Träume von Flucht, Maschinen, Bahnschranken, Autos, Lärm. Eine Teenagerliebe. Die Geräusche beim Küssen, eine Kirchenglocke aus der Ferne, Stadtgeräusche, die Tram, Straßenarbeiten. Die junge weibliche Hauptdarstellerin sagt, du bist wie jemand in einem Film. Ein eierndes Grammophon. Erst nach einer Viertelstunde die erste kleine Musik Erik Nordgrens. Diese kurze Musik ist wie jede andere Klangquelle genau integriert in ein Ganzes. Stimmen, Schritte, ein Lied mit Gitarre und Akkordeon, Pfeifen, Singen. Die Möglichkeit der Tonmontage unterscheidet den Film auch vom Theater. Der Ton verortet, er verankert eine Szene. Als das junge Aussteigerpaar auf der kleinen Insel ankommt, setzt Erik Nordgren zwischen viel Schweigen und Naturgeräusche eine kurze Musik mit Cello und Klarinette. Die Rufe von Meeresvögeln, Wasser, Licht, Donner, Regen. Dann der Satz, wir haben rebelliert gegen alle. Sie zieht sich aus. Die beiden singen ausgelassen und sind wie aus der Zeit herausgefallen. Warum haben manche den ganzen Spaß und anderen geht es elend, fragt Harriet Anderson. Aber wir haben einander, sagt ihr Partner. Wir waren lange nicht mehr im Kino. Nein, wir haben selbst geträumt. Im selben Jahr 1953 entsteht Abend der Gaukler. Der Film enthält zunächst gar keine Rede, nur Klangeffekte und Musik. Du hältst die Sprache eine Zeit lang zurück, sagt Bergmann. Wenn du ein Musikstück von Stravinsky hörst, ohne jeden Vergleich, dann hast du Reminiszenzen aus der gesamten Musikgeschichte. Stravinsky mischt alles zusammen, aber er hat eine Idee, eine Vision. Er will etwas sagen und er benutzt das, wozu er Lust hat. Erik Nordgren, Dreams. »1963 dreht Bergmann den Film »Das Schweigen«, eines seiner Meisterwerke. Erst nach 14 Minuten die erste Musik aus einem Radio. Nutzung natürlicher Klangquellen wie bei Robert Bresson. Die Musik, die das Leben selbst spielt. Ingrid Thulin hustet, raucht und trinkt sich in den Ruin. Ein absolutes Minimum an Dialogen. In fast allen Bergmann-Filmen ertönt wenig Musik, hier aber noch weniger, obwohl er sehr musikinteressiert war, vor allem an Klassik. Nach 34 Minuten Kaffeemusik. Bergmann liebte das Varieté. Eine Anzeige für ein Bach-Konzert. Gleich darauf hören wir Big Band Jazz. Ein Vibraphon in einer Bar mit Durchgang zu einem Nachtclub. 7 Lilliputaner tanzen wie Trolle. Draußen in den grauen Straßen nur Männer, Straßenarbeiten, Kirchenglocken, Verkehr, Lärm. Ein sehr authentisch wirkender und rufender Lumpensammler auf dem Kutschbock seines Pferdekarrens. Ingmar Bergmann, ich analysiere kaum, was ich mache und warum ich es mache. Ich analysiere im Nachhinein, aber zu den wirklichen Motiven dringe ich vielleicht erst sehr viel später vor. Ich würde so gern sagen können, dabei habe ich dies empfunden und dabei habe ich das gedacht und dann habe ich jenes gemacht und dann habe ich diese Linie angedeutet und hier habe ich sie durchgeführt und dort und die habe ich durchgeführt to the bitter end. Aber so ist es bei mir nie gewesen. Es ist ein gewundener Weg gewesen zwischen einer Masse Rücksichten nach allen Seiten. 1967 entsteht Persona mit der Musik des Avantgarde-Komponisten Lars-Johann Wehrle. Ein absolutes Meisterwerk, laut Bergmann-Kenner und Freund Woody Allen. Persona wollte Bergmann anfangs mal nennen Sonate für zwei Frauen, eine, die redet und eine, die schweigt. Fantastische Musik von Lars-Johann Wehrle, die zum visuellen Auftakt einer der abenteuerlichsten Collagen der Filmgeschichte ideal passt. Wehrle, heute leider völlig vergessen, von dem es so gut wie nichts auf Platten gibt. Eine abenteuerlich klingende Oper, hat er geschrieben. Die Musik kommt manchmal nur für Sekunden dazu und wie immer bei Bergmann ist die gesamte Bild- und Tonspur unter sehr kargem Einsatz von Musik komplett durchkomponiert. Nach 10 Minuten Musik von Johann Sebastian Bach durchs Radio, dazu der lange Blick Liv Ullmanns direkt in die Kamera. 2 Minuten später abrupter Abbruch, Schüsse, Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, die Selbstverbrennung des buddhistischen Mönches, die Schreie der Augenzeugen dieses Dramas. Die Ärztin sagt an einer Stelle in Persona, nicht etwas vorspielen, sondern sein. Jeden Moment bewusst, wachsam, dieser Bruch zwischen dem, was andere in einem sehen und man selbst. Zitat Ende. Dadurch, dass Liv Ullmann die ganze Zeit schweigt und nur zuhört, zieht Bergmann den Betrachter tief ins Geschehen mit hinein. Auch wir werden ganz Ohr. Deep Listening. Auf der weiten Oberfläche der Stille die unaufhörlich erzählende Stimme Bibi Andersons. In der 34. Minute sagt die Verstummte leise einen einzigen kaum hörbaren Satz. Du musst jetzt ins Bett gehen. Ferne Nebelhörner von Schiffen, Musik setzt ein, später Orchestermusik mit Marimba, ein Motiv aus 2 Tönen. Streicherglissandi wie Nervenstränge. Alles ist in der Schwebe, totale Anspannung. Das Foto des Jungen im Warschauer Ghetto, ein einziger Orchesterklang. Reduzierteste Schauspielkunst. Ganze Passagen spricht Bibi Andersson in Persona noch einmal, was ihre musikalische Funktion unterstreicht. Statische Kameraeinstellungen, Sätze wie »Du kannst die Liebe nicht erwidern« oder »Ich bin nicht wie du, ich fühle nicht wie du«. Hier Musik aus Persona. Bergmann in seinen Memoiren Laterna Magica. Meine Schlaflosigkeit wurde chronisch. Normalerweise schlafe ich 4 oder 5 Stunden, das lässt sich noch ertragen. Meist werde ich wie in einer Spirale aus tiefem Schlaf herausgezogen. Es ist eine unwiderstehliche Kraft. Ich frage mich, wo sie sich versteckt hält. Eines ist dann wichtig, die Nacht mit Büchern, Musik, Keksen und Mineralwasser erträglich zu machen. Am schwierigsten sind die frühen Morgenstunden zwischen 3 und 5. Dann kommen die Dämonen, der Gram, der Überdruss, die Angst, die Unlust, der Zorn. Es lohnt sich nicht, sie zu unterdrücken, dann werden sie noch schlimmer. Wenn die Augen vom Lesen ermüdet sind, ist da immer noch die Musik. Ich schließe die Augen und lausche konzentriert und gebe den Dämonen dadurch freien Lauf. kommt jetzt, ich kenne euch, ich weiß, wie ihr funktioniert, macht weiter, bis ihr ermüdet, ich leiste keinen Widerstand. Die Dämonen rasen immer schlimmer. Nach einiger Zeit geht ihnen die Luft aus und dann werden sie lächerlich. Sie verschwinden und ich kann eine Stunde schlafen. Und 1960 dreht Bergmann den Film Die Jungfernbrücke, später genannt Das Teufelsauge. Hierfür adaptierte er Musik von Domenico Scarlatti, wie wir sie gerade von Gustav Leonhardt gespielt hörten. 1963 entsteht Natvats Gersterner Licht im Winter, Kirchenmusik aus Schweden. Danach lange keine Musik mehr, nur das Ticken der Wanduhr in der Sakristei. Bergmanns Vater war lutherischer Pastor. Diese Uhr in der Sakristei entpuppt sich als Mitspieler. Der sechsminütige Close-up, Ingrid Thulin frontal in die Kamera blickend, macht Filmgeschichte. Es ist Bergmanns religiösester Film. Doch auch hier zeigt er seine Genialität im Experimentieren, nicht nur im präzisen Vorausplanen. Er verarbeitet seine eigenen Probleme auf der Leinwand und geht ganz intuitiv vor. Diskussionen und Gespräche würden ihn nur vom Weg der Intuition bei den Dreharbeiten abbringen, notiert er. Sie hörten Film as Dream, Film as Music, Ingmar Bergmann und die Musik von Karl Lippegaus. Zum Ausklang noch eins von seinen Lieblingsstücken aus der Cello Suite Nummer 3 von Benjamin Britten. Thank you.